Was ist Zeit? Was ist Raum? Was sind die Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung und Wissenschaft? Diese Fragen beschäftigen Philosophen seit jeher. Im ersten Teil seiner Kritik der reinen Vernunft, der von ihm sogenannten transzendentalen Ästhetik, gibt Immanuel Kant auf diese Fragen Antworten, die die Diskussion darüber auf ein bis dahin noch nicht erreichtes Niveau hoben und der Philosophie im engeren Sinne, wie auch den sich mehr und mehr zu Kants Zeiten bereits verzweigenden Wissenschaften, ein neues erkenntnistheoretisches Fundament gaben. Der Raum, schreibt Kant, ist eine notwendige Vorstellung a priori, die allen äußeren Anschauungen zum Grunde liegt. Man kann sich niemals eine Vorstellung machen, dass kein Raum sei. Ob man sich gleich ganz wohl denken kann, dass keine Gegenstände darin angetroffen werden. Und zur Vorstellung der Zeit schreibt Kant: Die Zeit ist eine notwendige Vorstellung, die allen Anschauungen zum Grunde liegt. Man kann in Anschauung der Erscheinungen überhaupt die Zeit selbst nicht aufheben. Ob man zwar ganz wohl die Erscheinungen aus der Zeit wegnehmen kann. Wer immer schon einmal mehr über Raum und Zeit als Bedingungen für die Möglichkeit von Erfahrung und damit auch von Wissenschaft wissen wollte, kann nun hier in diesem Hörbuch als ersten Teil der in 5 Hörbüchern erscheinenden Kritik der reinen Vernunft einen lebendig vorgetragenen Zugang dazu finden. Neben der komplett eingelesenen transzendentalen Ästhetik in der 2. Auflage als Grundlage von Kants Erkenntnis theoretischer Elementarlehre finden sich zusätzlich dazu auch die beiden Vorreden Kants zur Kritik aus dem Jahre 1781 und aus dem Jahre 1787. Um zusätzlich den Zugang zu dem nicht immer leicht verständlichen Buch zu erleichtern, wird Kants Text von einem in Paragraph für Paragraph begleitenden Kommentar des Kant-Experten August Messer bereichert, der kurz und prägnant Kants wichtigste Aussagen auf den Punkt bringt. Mag für dies Hörbuchprojekt vor allem Kants berühmtes Motto stehen: Sapere aude. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. In diesem Sinne viel Freude und viele Heureka-Erlebnisse mit Kants Kritik der reinen Vernunft. Der Link zum gesamten Hörbuch findet sich bei näheren Informationen. Hier folgt nun Kants Einleitung in die Kritik der Vernunft als Hinführung zu seiner transzendentalen Elementarlehre. Einleitung. 1. Von dem Unterschiede der reinen und empirischen Erkenntnis. Dass alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anfange, daran ist gar kein Zweifel. Denn wodurch sollte das Erkenntnisvermögen sonst zur Ausübung erweckt werden, geschehe es nicht durch Gegenstände, die unsere Sinne rühren und teils von Selbstvorstellungen bewirken, teils unsere Verstandestätigkeit in Bewegung bringen, diese zu vergleichen, sie zu verknüpfen oder zu trennen und so den rohen Stoff sinnlicher Eindrücke zu einer Erkenntnis der Gegenstände zu verarbeiten, die Erfahrung heißt. Der Zeit nach geht also keine Erkenntnis in uns vor der Erfahrung vorher. Und mit dieser fängt alle an. Wenn aber gleich alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anhebt, so entspringt sie darum doch nicht eben alle aus der Erfahrung. Denn es könnte wohl sein, dass selbst unsere Erfahrungserkenntnis ein zusammengesetztes sei, aus dem, was wir durch Eindrücke empfangen, und dem, was unser eigenes Erkenntnisvermögen durch sinnliche Eindrücke bloß veranlasst, aus sich selbst hergibt, welchen Zusatz wir von jenem Grundstoffe nicht eher unterscheiden, als bis lange Übung uns darauf aufmerksam und zur Absonderung desselben geschickt gemacht hat. Es ist also wenigstens eine der näheren Untersuchung noch benötigte und nicht auf den ersten Anschein sogleich abzufertigende Frage, ob es ein dergleichen von der Erfahrung und selbst von allen Eindrücken der Sinne unabhängiges Erkenntnis gebe. Man nennt solche Erkenntnisse a priori und unterscheidet sie von den empirischen, die ihre Quellen a posteriori, nämlich in der Erfahrung, haben. Jener Ausdruck ist indessen noch nicht bestimmt genug, um den ganzen Sinn der vorgelegten Frage angemessen zu bezeichnen. Denn man pflegt wohl von mancher aus Erfahrungsquellen abgeleiteten Erkenntnis zu sagen, dass wir ihrer a priori fähig oder teilhaftig sind, weil wir sie nicht unmittelbar aus der Erfahrung, sondern aus einer allgemeinen Regel, die wir gleichwohl selbst doch aus der Erfahrung entlehnt haben, ableiten. So sagt man von jemand, der das Fundament seines Hauses untergrub, er konnte es a priori wissen, dass es einfallen würde. Das heißt, er durfte nicht auf die Erfahrung, dass es wirklich einfiele, warten. Allein gänzlich a priori konnte er dieses doch auch nicht wissen. Denn dass die Körper schwer sind und daher, wenn ihnen die Stütze entzogen wird, fallen, musste ihm doch zuvor durch Erfahrung bekannt werden. Wir werden also im Verfolg unter Erkenntnissen a priori nicht solche verstehen, die von dieser oder jener, sondern die schlechterdings von aller Erfahrung unabhängig stattfinden. Ihnen sind empirische Erkenntnisse oder solche, die nur a posteriori, das heißt durch Erfahrung möglich sind, entgegengesetzt. Von den Erkenntnissen a priori heißen aber diejenigen rein, denen gar nichts Empirisches beigemischt ist. So ist zum Beispiel der Satz, eine jede Veränderung hat ihre Ursache, ein Satz a priori, allein nicht rein, weil Veränderung ein Begriff ist, der nur aus der Erfahrung gezogen werden kann. Kommentar. Zu 1. Von dem Unterschiede der reinen und empirischen Erkenntnis. Kant bildet nicht das Adjektiv a priorisch. Er sagt dafür rein, nämlich rein von Empfindung. Somit stellt er gegenüber die reine und die empirische, das heißt die Erfahrungserkenntnis. Nun wird sich aber zeigen, dass die Erfahrungserkenntnis selbst zusammengesetzt sei. Und zwar zum einen aus sinnlichen Eindrücken und zum anderen dem, was unser Erkenntnisvermögen, nämlich unser Verstand, aus sich selbst hergibt, das heißt den Verstandesbegriffen. Wenn ich zum Beispiel das Blatt vor mir wahrnehme, so ist das Weiß, was ich sehe, oder das Glatt, das ich taste, Rohstoff sinnlicher Eindrücke. Erst indem ich durch meinen Verstand das Weiß und das Glatt als Eigenschaften eines Dinges, nämlich eines Blattes, denke, habe ich die Erkenntnis eines Gegenstandes. Ich könnte mir denken, dass eine Fliege, die auf dem Blatte sitzt, auch die sinnlichen Eindrücke des Weiß und des Glatt erlebt, aber damit wäre für sie noch nicht ein wirkliches Ding mit Eigenschaften da. Die Begriffe Ding oder Eigenschaft werden uns nicht von den Sinnen geliefert. Sie entspringen nicht aus der Erfahrung, sondern aus dem Verstand. Die sinnlichen Eindrücke ihrerseits rühren davon her, dass Gegenstände, nämlich Dinge an sich, unsere, wie Kant sagt, Sinne rühren. Es zeigt sich bei der Betrachtung dieser ganzen Stelle, dass Kant den Ausdruck Erfahrung im doppelten Sinne verwendet. Erstens, Erfahrung im engeren Sinne besteht lediglich aus den Sinneseindrücken, dem, was a posteriori gilt. Und zweitens, Erfahrung im weiteren Sinne, das heißt, wirkliche Erfahrungserkenntnis besteht aus den Sinneseindrücken und ihrer Verarbeitung, das heißt Auffassung und Deutung durch die Verstandesbegriffe, die ihrerseits a priori gelten. Die von Kant sogenannten Erkenntnisse a priori und a posteriori sind also, für sich genommen, nur Bestandteile, Elemente der einen Erfahrungserkenntnis. 2. Wir sind im Besitze gewisser Erkenntnisse a priori, und selbst der gemeine Verstand ist niemals ohne solche. Es kommt hier auf ein Merkmal an, woran wir sicher ein reines Erkenntnis von empirischen unterscheiden können. Erfahrung lehrt uns zwar, dass etwas so oder so beschaffen sei, aber nicht, dass es nicht anders sein könne. Findet sich also erstlich ein Satz, der zugleich mit seiner Notwendigkeit gedacht wird, so ist er ein Urteil a priori. Ist er überdem auch von keinem abgeleitet, als der selbst wiederum als ein notwendiger Satz gültig ist, so ist er schlechterdings a priori. Zweitens, Erfahrung gibt niemals ihren Urteilen Wahre oder Strenge, sondern nur angenommene und komparative Allgemeinheit, durch Induktion, so dass es eigentlich heißen muss, so viel wir bisher wahrgenommen haben, findet sich von dieser oder jener Regel keine Ausnahme. Wird also ein Urteil in strenger Allgemeinheit gedacht, das heißt so, dass gar keine Ausnahme als möglich verstattet wird, so ist es nicht von der Erfahrung abgeleitet, sondern schlechterdings a priori gültig. Die empirische Allgemeinheit ist also nur eine willkürliche Steigerung der Gültigkeit von der, welche in den meisten Fällen zu der, die in allen gilt. Wie zum Beispiel in dem Satze, alle Körper sind schwer. Wo dagegen strenge Allgemeinheit zu einem Urteile wesentlich gehört, da zeigt diese auf einen besonderen Erkenntnisquell desselben, nämlich ein Vermögen des Erkenntnisses a priori. Notwendigkeit und strenge Allgemeinheit sind also sichere Kennzeichen einer Erkenntnis a priori und gehören auch unzertrennlich zueinander. Weil es aber im Gebrauche derselben bisweilen leichter ist, die empirische Beschränktheit derselben als die Zufälligkeit in den Urteilen, oder es auch manchmal einleuchtender ist, die unbeschränkte Allgemeinheit, die wir einem Urteile beilegen, als die Notwendigkeit desselben zu zeigen, so ist es ratsam, sich gedachter beider Kriterien, deren jedes für sich unfehlbar ist, abgesondert zu bedienen. Dass es nun der gleich notwendige und im strengsten Sinne allgemeine, also mithin reine Urteile a priori im menschlichen Erkenntnis wirklich gebe, ist leicht zu zeigen. Will man ein Beispiel aus Wissenschaften, so darf man nur auf alle Sätze der Mathematik hinaussehen. Will man ein solches aus dem gemeinsten Verstandesgebrauche, so kann der Satz, dass alle Veränderung eine Ursache haben müsse, dazu dienen. Ja, in dem Letzteren enthält selbst der Begriff einer Ursache so offenbar den Begriff einer Notwendigkeit der Verknüpfung mit einer Wirkung und einer strengen Allgemeinheit der Regel, dass er gänzlich verloren gehen würde, wenn man ihn, wie Hume tat, von einer öfteren Beigesellung dessen, was geschieht, mit dem, was vorhergeht, und einer daraus entspringenden Gewohnheit, mithin bloß subjektiven Notwendigkeit, Vorstellungen zu verknüpfen, ableiten wollte. Auch könnte man, ohne dergleichen Beispiele zum Beweise der Wirklichkeit reiner Grundsätze a priori in unserem Erkenntnisse zu bedürfen, dieser ihre Unentbehrlichkeit zur Möglichkeit der Erfahrung selbst, mithin a priori, dartun. Denn wo wollte selbst Erfahrung ihre Gewissheit hernehmen, wenn alle Regeln, nach denen sie fortgeht, immer wieder empirisch, mithin zufällig wären? Daher man die so schwerlich für erste Grundsätze gelten lassen kann. Allein hier können wir uns damit begnügen, den reinen Gebrauch unseres Erkenntnisvermögens als Tatsache samt den Kennzeichen desselben dargelegt zu haben. Aber nicht bloß in Urteilen, sondern selbst in Begriffen zeigt sich ein Ursprung einiger derselben a priori. Lasset von eurem Erfahrungsbegriffe eines Körpers alles, was daran empirisch ist, nach und nach weg. Die Farbe, die Härte oder Weiche, die Schwere, selbst die Undurchdringlichkeit. So bleibt doch der Raum übrig, den er, welcher nun ganz verschwunden ist, einnahm, und den könnt ihr nicht weglassen. Ebenso, wenn ihr von eurem empirischen Begriffe eines jeden körperlichen oder nicht körperlichen Objekts alle Eigenschaften weglasst, die euch die Erfahrung lehrt, so könnt ihr ihm doch nicht diejenigen nehmen, dadurch ihr es als Substanz oder einer Substanz anhängend denkt, obgleich dieser Begriff mehr Bestimmung enthält als der eines Objekts überhaupt. Ihr müsst also, überführt durch die Notwendigkeit, womit sich dieser Begriff euch aufdringt, gestehen, dass er in eurem Erkenntnisvermögen a priori seinen Sitz habe. Kommentar. Kommentar zu 2. Wir sind im Besitz gewisser Erkenntnisse a priori. Kants Bemühen ist nun zunächst, das a priorische zu entdecken. Als Kennzeichen desselben weist er hier auf Notwendigkeit und strenge Allgemeinheit. Wenn wir also urteilen, es muss so sein oder es ist in allen Fällen so, dann muss ein solches Urteil a priori, das heißt unabhängig von Erfahrung, gelten. Denn Erfahrung zeigt uns höchstens nur, es ist tatsächlich so. Es könnte auch anders sein. Und bisher ist es stets so gewesen. Das ist aber nur vergleichsweise allgemein. Im Besitze der Kennzeichen des a priori können wir leicht feststellen, dass wir tatsächlich a priorische Erkenntnisse besitzen. Solche sind alle Sätze der reinen Mathematik, wie zum Beispiel 7 plus 5 ist gleich 12. Oder die Winkelsumme eines Dreiecks beträgt zwei Rechte. Solche Sätze gelten notwendig. Wir sehen ein, es muss so sein und streng allgemein gültig. Beides trifft auch zu für den Satz, den wir im täglichen Leben stets als gültig voraussetzen und der all unsere Naturerkenntnis zugrunde liegt, nämlich, dass jede Veränderung eine Ursache haben müsse. Der englische Philosoph Hume hat gemeint, infolge häufiger Wahrnehmung zweier aufeinanderfolgender Eindrücke bilde sich in uns die subjektive Nötigung, bei erneuter Wahrnehmung des ersten den zweiten zu erwarten. Das ist aber jedenfalls nicht der Sinn des Kausalsatzes, der ja besagt, dass die zwei Vorgänge in sich, ganz unabhängig von wahrnehmenden Subjekten, notwendig und allgemein verknüpft seien. Wie der Begriff der Kausalität, so ist auch die Vorstellung des Raums und der Begriff der Substanz, das heißt eines beharrlich für sich Existierenden, a priori. 3. Die Philosophie bedarf einer Wissenschaft, welche die Möglichkeit, die Prinzipien und den Umfang aller Erkenntnisse a priori bestimme. Was noch weit mehr sagen will als alles Vorige, ist dieses, dass gewisse Erkenntnisse sogar das Feld aller möglichen Erfahrungen verlassen und durch Begriffe, denen überall kein entsprechender Gegenstand in der Erfahrung gegeben werden kann, den Umfang unserer Urteile über alle Grenzen derselben zu erweitern den Anschein haben. Und gerade in diesen letzteren Erkenntnissen, welche über die Sinnenwelt hinausgehen, wo Erfahrung gar keinen Leitfaden noch Berichtigung geben kann, liegen die Nachforschungen unserer Vernunft, die wir der Wichtigkeit nach für weit vorzüglicher und ihre Endabsicht für viel erhabener halten als alles, was der Verstand im Felde der Erscheinungen lernen kann, wobei wir sogar auf die Gefahr zu irren eher alles wagen, als dass wir so angelegene Untersuchungen aus irgendeinem Grunde der Bedenklichkeit oder aus Geringschätzung und Gleichgültigkeit aufgeben sollten. Diese unvermeidlichen Aufgaben der reinen Vernunft selbst sind Gott, Freiheit und Unsterblichkeit. Die Wissenschaft aber, deren Endabsicht mit allen ihren Zurüstungen eigentlich nur auf die Auflösung derselben gerichtet ist, heißt Metaphysik, deren Verfahren im Anfange dogmatisch ist, das heißt, ohne vorhergehende Prüfung des Vermögens oder Unvermögens der Vernunft zu einer so großen Unternehmung zuversichtlich die Ausführung übernimmt. Nun scheint es zwar natürlich, dass, sobald man den Boden der Erfahrung verlassen hat, man doch nicht mit Erkenntnissen, die man besitzt, ohne zu wissen woher, und auf dem Kredit der Grundsätze, deren Ursprung man nicht kennt, sofort ein Gebäude errichten werde, ohne der Grundlegung desselben durch sorgfältige Untersuchungen vorher versichert zu sein. Dass man also vielmehr die Frage vorlängst werde aufgeworfen haben, wie denn der Verstand zu allen diesen Erkenntnissen a priori kommen könne und welchen Umfang, Gültigkeit und Wert sie haben mögen. In der Tat ist doch nichts natürlicher. Wenn man unter dem Worte natürlich das versteht, was billiger und vernünftigerweise geschehen sollte. Versteht man aber darunter das, was gewöhnlichermaßen geschieht, so ist hinwiederum nichts natürlicher und begreiflicher, als dass diese Untersuchung lange Zeit unterbleiben musste. Denn ein Teil dieser Erkenntnisse, als die mathematische, ist im alten Besitze der Zuverlässigkeit und gibt dadurch eine günstige Erwartung auch für andere, ob diese gleich von ganz verschiedener Natur sein mögen. Überdem, wenn man über den Kreis der Erfahrung hinaus ist, so ist man sicher durch Erfahrung nicht widerlegt zu werden. Der Reiz, seine Erkenntnisse zu erweitern, ist so groß, dass man nur durch einen klaren Widerspruch, auf den man stößt, in seinem Fortschritte aufgehalten werden kann. Dieser aber kann vermieden werden, wenn man seine Erdichtungen nur behutsam macht, ohne dass sie deswegen weniger Erdichtungen bleiben. Die Mathematik gibt uns ein glänzendes Beispiel, wie weit wir es unabhängig von der Erfahrung in der Erkenntnis a priori bringen können. Nun beschäftigt sie sich zwar mit Gegenständen und Erkenntnissen bloß so weit, als sich solche in der Anschauung darstellen lassen, aber dieser Umstand wird leicht übersehen, weil gedachte Anschauung selbst a priori gegeben werden kann, mithin von einem bloßen reinen Begriff kaum unterschieden wird. Durch einen solchen Beweis von der Macht der Vernunft eingenommen, sieht der Trieb zur Erweiterung keine Grenzen. Die leichte Taube, indem sie im freien Fluge die Luft teilt, deren Widerstand sie fühlt, könnte die Vorstellung fassen, dass es ihr im luftleeren Raum noch viel besser gelingen werde. Ebenso verließ Plato die Sinnenwelt, weil sie dem Verstande so enge Schranken setzt, und wagte sich jenseits derselben auf den Flügeln der Ideen in den leeren Raum des reinen Verstandes. Er bemerkte nicht, dass er durch seine Bemühungen keinen Weg gewinne, denn er hatte keinen Widerhalt gleichsam zur Unterlage, worauf er sich steifen und woran er seine Kräfte anwenden konnte, um den Verstand von der Stelle zu bringen. Es ist aber ein gewöhnliches Schicksal der menschlichen Vernunft in der Spekulation, ihr Gebäude so früh wie möglich fertig zu machen und hintennach allererst zu untersuchen, ob auch der Grund dazu gelegt sei. Alsdann aber werden allerlei Beschönigungen herbeigesucht, um uns wegen dessen Tüchtigkeit zu trösten oder auch eine solche späte und gefährliche Prüfung lieber gar abzuweisen. Was uns aber während dem Bauen von aller Besorgnis und Verdacht frei hält und mit scheinbarer Gründlichkeit schmeichelt, ist dieses. Ein großer Teil und vielleicht der größte von dem Geschäfte unserer Vernunft besteht in Zergliederung der Begriffe, die wir schon von Gegenständen haben. Dieses liefert uns eine Menge von Erkenntnissen, die, ob sie gleich nichts weiter als Aufklärungen oder Erläuterungen desjenigen sind, was in unseren Begriffen, wiewohl noch auf verworrene Art, schon gedacht worden, doch wenigstens der Form nach neuen Einsichten gleichgeschätzt werden, wiewohl sie der Materie oder dem Inhalte nach die Begriffe, die wir haben, nicht erweitern, sondern nur auseinandersetzen. Da dieses Verfahren nun eine wirkliche Erkenntnis a priori gibt, die einen sichern und nützlichen Fortgang hat, so erschleicht die Vernunft, ohne es selbst zu merken, unter dieser Vorspiegelung Behauptungen von ganz anderer Art, wo die Vernunft zu gegebenen Begriffen ganz fremde, und zwar a priori hinzutut, ohne dass man weiß, wie sie dazu gelange, und ohne sich eine solche Frage auch nur in die Gedanken kommen zu lassen. Ich will daher gleich anfangs von dem Unterschiede dieser zwiefachen Erkenntnisart handeln. Kommentar. Kommentar zu 3. Die Philosophie bedarf einer Wissenschaft des a priori. Neben den a priorischen Erkenntniselementen, die in Mathematik und Naturwissenschaft ihre Anwendung auf anschaulich Gegebenes finden, haben wir auch a priorische Begriffe wie Gott, Freiheit und Unsterblichkeit, denen nichts Entsprechendes im Bereich der Erfahrung gegeben werden kann. Mit diesen Begriffen hat sich die seitherige dogmatische Metaphysik vor allem beschäftigt. Gerade diese Metaphysik lässt aber die kritische Untersuchung geboten erscheinen, wie denn der Verstand zu allen diesen Erkenntnissen a priori kommen könne und welchen Umfang, welche Gültigkeit und welchen Wert sie haben mögen. Vier. Von dem Unterschiede analytischer und synthetischer Urteile. In allen Urteilen, worin das Verhältnis eines Subjekts zum Prädikat gedacht wird, wenn ich nur die Bejahende erwäge, denn auf die Verneinende ist nachher die Anwendung leicht, ist dieses Verhältnis auf zweierlei Art möglich. Entweder das Prädikat B gehört zum Subjekt A als etwas, was in diesem Begriff A versteckterweise enthalten ist, oder B liegt ganz außer dem Begriff A, ob es zwar mit demselben in Verknüpfung steht. Im ersten Fall nenne ich das Urteil analytisch, in dem anderen synthetisch. Analytische Urteile, also die Bejahenden, sind also diejenigen, in welchen die Verknüpfung des Prädikats mit dem Subjekt durch Identität, diejenigen aber, in denen diese Verknüpfung ohne Identität gedacht wird, sollen synthetische Urteile heißen. Dies erstere könnte man auch Erläuterungs-, die andere Erweiterungsurteile heißen, weil jene durch das Prädikat nichts zum Begriff des Subjekts hinzutun, sondern diesen nur durch Zergliederung in seine Teilbegriffe zerfällen, die in selbigem schon, obgleich verworren, gedacht waren. Da hingegen die letztere zu dem Begriff des Subjekts ein Prädikat hinzutut, welches in jenem gar nicht gedacht war und durch keine Zergliederung desselben hätte können herausgezogen werden. Zum Beispiel, wenn ich sage, alle Körper sind ausgedehnt, so ist dies ein analytisches Urteil. Denn ich darf nicht über den Begriff, den ich mit dem Wort Körper verbinde, hinausgehen, um die Ausdehnung als mit demselben verknüpft zu finden, sondern jenen Begriff nur zergliedern, das heißt, des Mannigfaltigen, welches ich jederzeit in ihm denke, mir nur bewusst werden, um dieses Prädikat darin anzutreffen. Es ist also ein analytisches Urteil. Dagegen, wenn ich sage, alle Körper sind schwer, so ist das Prädikat etwas ganz anderes als das, was ich in dem bloßen Begriff eines Körpers überhaupt denke. Die Hinzufügung eines solchen Prädikats gibt also ein synthetisch Urteil. Erfahrungsurteile als solche sind insgesamt synthetisch. Denn es wäre ungereimt, ein analytisches Urteil auf Erfahrung zu gründen, weil ich aus meinen Begriffen gar nicht hinausgehen darf, um das Urteil abzufassen, und also kein Zeugnis der Erfahrung dazu nötig habe. Dass ein Körper ausgedehnt sei, ist ein Satz, der a priori feststeht und kein Erfahrungsurteil. Denn ehe ich zur Erfahrung gehe, habe ich alle Bedingungen zu meinem Urteile schon in dem Begriffe, aus welchem ich das Prädikat nach dem Satze des Widerspruchs nur herausziehen und dadurch zugleich der Notwendigkeit des Urteils bewusst werden kann, welche mir Erfahrung nicht einmal lehren würde. Dagegen, ob ich schon im Begriffe eines Körpers überhaupt das Prädikat der Schwere gar nicht einschließe, so bezeichnet jener doch einen Gegenstand der Erfahrung durch einen Teil derselben, zu welchem ich also noch andere Teile eben derselben Erfahrung als zu dem ersteren gehörten hinzufügen kann. Ich kann den Begriff des Körpers vorher analytisch durch die Merkmale der Ausdehnung, der Undurchdringlichkeit, der Gestalt und so weiter, die alle in diesem Begriffe gedacht werden, erkennen. Nun erweitere ich aber meine Erkenntnis. Und indem ich auf die Erfahrung zurücksehe, von welcher ich diesen Begriff des Körpers abgezogen hatte, so finde ich mit obigen Merkmalen auch die Schwere jederzeit verknüpft und füge also diese als Prädikat zu jenem Begriffe synthetisch hinzu. Es ist also die Erfahrung, worauf sich die Möglichkeit der Synthesis des Prädikats der Schwere mit dem Begriff des Körpers gründet. Weil beide Begriffe, ob zwar einer nicht in dem anderen enthalten ist, dennoch als Teile eines Ganzen, nämlich der Erfahrung, die selbst eine synthetische Verbindung der Anschauungen ist, zueinander, wiewohl nur zufälligerweise, gehören. Aber bei synthetischen Urteilen a priori fehlt dieses Hilfsmittel ganz und gar. Wenn ich über den Begriff A hinausgehen soll, um einen anderen B als damit verbunden zu erkennen, was ist das, worauf ich mich stütze und wodurch die Synthesis möglich wird, da ich hier den Vorteil nicht habe, mich im Felde der Erfahrung danach umzusehen? Man nehme den Satz, alles, was geschieht, hat seine Ursache. In dem Begriff von etwas, das geschieht, denke ich zwar ein Dasein, von welchem eine Zeit vorhergeht und so weiter, und daraus lassen sich analytische Urteile ziehen, aber der Begriff einer Ursache liegt ganz außer jenem Begriffe und zeigt etwas von dem, was geschieht, Verschiedenes an, ist also in dieser letzteren Vorstellung gar nicht mit enthalten. Wie komme ich denn dazu, von dem, was überhaupt geschieht, etwas davon ganz Verschiedenes zu sagen und den Begriff der Ursache, ob zwar in jenem nicht enthalten, dennoch als dazu und sogar notwendig gehörig zu erkennen? Was ist hier das Unbekannte, ist gleich X, worauf sich der Verstand stützt, wenn er außer dem Begriff von A ein demselben fremdes Prädikat B aufzufinden glaubt, welches er gleichwohl damit verknüpft zu sein erachtet? Erfahrung kann es nicht sein, weil der angeführte Grundsatz nicht allein mit größerer Allgemeinheit als die Erfahrung verschaffen kann, sondern auch mit dem Ausdruck der Notwendigkeit, mithin gänzlich a priori, und aus bloßen Begriffen diese zweite Vorstellung zu der ersteren hinzugefügt. Nun beruht ja auf solchen synthetischen, das heißt Erweiterungsgrundsätzen, die ganze Endabsicht unserer spekulativen Erkenntnis a priori. Denn die analytischen sind zwar höchst wichtig und nötig, aber nur um zu derjenigen Deutlichkeit der Begriffe zu gelangen, die zu einer sicheren und ausgebreiteten Synthesis, als zu einem wirklich neuen Erwerb erforderlich ist. Kommentar. Kommentar zu 4. Von dem Unterschiede analytischer und synthetischer Urteile. Bei dieser Untersuchung a priorischer Erkenntnis ist es von besonderer Wichtigkeit, die analytischen, sprich die zergliedernden, die erläuternden und die synthetischen, sprich die hinzufügenden, erweiternden Urteile auseinanderzuhalten. In den analytischen ist das Prädikat mit dem Subjekt durch Identität verknüpft. Zum Beispiel in Körper ist schon dasselbe enthalten, was ich im Prädikat ausgedehnt denke. Ich würde mir selbst widersprechen, wenn ich das Urteil fällen wollte, der Körper ist unausgedehnt. Mithin gelten die analytischen Urteile a priori aufgrund des Satzes der Identität. Diese analytischen Urteile können aber im Folgenden außer Betracht bleiben. Sie haben ja lediglich die Bedeutung, Begriffe, die wir schon haben, zu zerlegen. Sie fördern unsere Erkenntnis nicht. Dies tun nur die synthetischen Urteile. Während alle analytischen Urteile a priori gelten, können synthetische Urteile sowohl a posteriori wie auch a priori gelten. Ein Beispiel für das Erstere ist der Satz, dass alle Körper schwer sind. Dieser Satz ist synthetisch. Denn im Begriff des Körpers liegen zwar die Merkmale der Ausgedehntheit, der Undurchdringlichkeit, wie auch der Gestalt, aber nicht das der Schwere. Tatsächlich beruht diese ja auf der Anziehung der Körper, setzt also mindestens zwei Körper voraus, während der Körper für sich ohne sie gedacht werden kann, aber nicht zum Beispiel ohne Ausdehnung. Ferner gilt der Satz, die Körper sind schwer, nur a posteriori, denn seine Geltung gründet sich darauf, dass die Erfahrung mir die Schwere zeigt als etwas Tatsächliches und insofern Zufälliges. Häufig hat man gegen Kants Unterscheidung der analytischen und synthetischen Urteile folgendes Bedenken vorgebracht. Wenn ich nun aus der Erfahrung weiß, dass alle Körper schwer sind, so werde ich dieses Merkmal bei Körper doch stets mitdenken. Es wird so zu einem Merkmal des Begriffs Körper. Und das Urteil, alle Körper sind schwer, wird von da an analytisch. Man könne also überhaupt keine feste Grenze ziehen, ob ein Urteil analytisch oder synthetisch sei. Das hänge davon ab, was das einzelne Individuum bei dem Subjektbegriff zufällig mitdenke. Diese Erwägungen sind für die psychologische Betrachtung von Denkvorgängen im einzelnen Individuum begründet. Kant dagegen in seiner logisch-erkenntnistheoretischen Betrachtung setzt einfach voraus, dass die Begriffe, wie das denn auch in der Wissenschaft das Wünschenswerte ist, hinsichtlich ihrer Merkmale fest bestimmt und abgegrenzt sind. In unserem Beispiel also, dass das Merkmal der Schwere zum Begriff des Körpers nicht gehört. Unter dieser Voraussetzung ist und bleibt das Urteil, die Körper sind schwer, ein synthetisches. Die psychologische Frage, was sich im Bewusstsein des Einzelnen beim wirklichen Denken dieses Urteils abspielt, kann ganz außer Betracht bleiben. Wir sahen, die Geltung der synthetischen Urteile a posteriori ruht auf Erfahrung. Diese lässt die Synthesis, sprich die Verknüpfung des Prädikats der Schwere mit dem Begriff des Körpers, als begründet erscheinen. Wie soll aber die Geltung synthetischer Urteile a priori verständlich gemacht werden? Das ist die große Frage, das eigentliche Problem der Kritik. Nehmen wir als Beispiel den Kausalsatz: Alles, was geschieht, hat seine Ursache. In dem Begriff dessen, was geschieht, liegt noch nichts von Ursache. Es ist also kein analytischer, sondern ein synthetischer Satz. Ferner gilt er notwendig und allgemein. Es ist also ein synthetisches Urteil a priori. Worauf ruht nun die Geltung solcher Urteile? Oder, wie Kant es formuliert, wie sind synthetische Urteile a priori möglich? Es ist das die genaue Fassung der Frage, wie ist a priorische Erkenntnis möglich? V. In allen theoretischen Wissenschaften der Vernunft sind synthetische Urteile a priori als Prinzipien enthalten. Erstens. Mathematische Urteile sind insgesamt synthetisch. Dieser Satz scheint den Bemerkungen der Zergliederer der menschlichen Vernunft bisher entgangen. Ja, allen ihren Vermutungen gerade entgegengesetzt zu sein. Ob er gleich unwidersprechlich, gewiss, und in der Folge sehr wichtig ist. Denn weil man fand, dass die Schlüsse der Mathematiker alle nach dem Satze des Widerspruchs fortgehen, welches die Natur einer jeden apodiktischen Gewissheit erfordert, so überredete man sich, dass auch die Grundsätze aus dem Satze des Widerspruchs erkannt würden, worin sie sich irrten. Denn ein synthetischer Satz kann allerdings nach dem Satze des Widerspruchs eingesehen werden, aber nur so, dass ein anderer synthetischer Satz vorausgesetzt wird, aus dem er gefolgert werden kann, niemals aber an sich selbst. Zuvörderst muss bemerkt werden, dass eigentliche mathematische Sätze jederzeit Urteile a priori und nicht empirisch sind, weil sie die Notwendigkeit bei sich führen, welche aus Erfahrung nicht abgenommen werden kann. Will man aber dieses nicht einräumen? Wohlan. So schränke ich meinen Satz auf die reine Mathematik ein, deren Begriff es ja schon mit sich bringt, dass sie nicht empirische, sondern bloß reine Erkenntnis a priori enthalte. Man sollte anfänglich zwar denken, dass der Satz 7 plus 5 ist gleich 12 ein bloß analytischer Satz sei, der aus dem Begriffe einer Summe von 7 und 5 nach dem Satze des Widerspruchs erfolge. Allein, wenn man es näher betrachtet, so findet man, dass der Begriff der Summe von 7 und 5 nichts weiter enthalte als die Vereinigung beider Zahlen in eine einzige, wodurch ganz und gar nicht gedacht wird, welches diese einzige Zahl sei, die beide zusammenfasst. Der Begriff von 12 ist keineswegs dadurch schon gedacht, dass ich mir bloß jene Vereinigung von 7 und 5 denke. Und ich mag meinen Begriff von einer solchen möglichen Summe noch so lange zergliedern, so werde ich doch darin die 12 nicht antreffen. Man muss über diese Begriffe hinausgehen, indem man die Anschauung zu Hilfe nimmt, die einem von beiden korrespondiert, etwa seine fünf Finger oder, wie Seger in seiner Arithmetik, fünf Punkte, und so nach und nach die Einheiten der in Anschauung gegebenen fünf zu dem Begriffe der sieben hinzutut. Denn ich nehme zuerst die Zahl sieben, und indem ich für den Begriff der fünf die Finger meiner Hand als Anschauung zu Hilfe nehme, so tue ich die Einheiten, die ich vorher zusammennahm, um die Zahl 5 auszumachen, nun an jenem meinem Bilde nach und nach zur Zahl 7 und sehe so die Zahl 12 entspringen. Dass 5 zu 7 hinzugetan werden sollten, habe ich zwar in dem Begriff einer Summe ist gleich 7 plus 5 gedacht, aber nicht, dass diese Summe der Zahl 12 gleich sei. Der arithmetische Satz ist also jederzeit synthetisch, welches man desto deutlicher inne wird, wenn man etwas größere Zahlen nimmt, da es denn klar einleuchtet, dass, wir möchten unsere Begriffe drehen und wenden, wie wir wollen, wir ohne die Anschauung zu Hilfe zu nehmen, vermittels der großen Zergliederung unserer Begriffe, die Summe niemals finden könnten. Ebenso wenig ist irgendein Grundsatz der reinen Geometrie analytisch. Dass die gerade Linie zwischen zwei Punkten die kürzeste sei, ist ein synthetischer Satz. Denn mein Begriff vom Geraden enthält nichts von Größe, sondern nur eine Qualität. Der Begriff des Kürzesten kommt also gänzlich hinzu und kann durch keine Zergliederung aus dem Begriffe der geraden Linie gezogen werden. Anschauung muss also hier zur Hilfe genommen werden, vermittelst deren allein die Synthesis möglich ist. Einige wenige Grundsätze, welche die Geometer voraussetzen, sind zwar wirklich analytisch und beruhen auf dem Satze des Widerspruchs, sie dienen aber auch nur wie identische Sätze zur Kette der Methode und nicht als Prinzipien. Und zum Beispiel, A ist gleich A, heißt, das Ganze ist sich selber gleich. Oder A plus B ist größer als A, das heißt, das Ganze ist größer als ein Teil. Und doch auch diese selbst, ob sie gleich nach bloßen Begriffen gelten, werden in der Mathematik nur darum zugelassen, weil sie in der Anschauung können dargestellt werden. Was uns hier gemeiniglich glauben macht, als läge das Prädikat solcher apodiktischen Urteile schon in unserem Begriffe und das Urteil sei also analytisch, ist bloß die Zweideutigkeit des Ausdrucks. Wir sollen nämlich zu einem gegebenen Begriffe ein gewisses Prädikat hinzudenken, und diese Notwendigkeit haftet schon an den Begriffen. Aber die Frage ist nicht, was wir zu dem gegebenen Begriffe hinzudenken sollen, sondern was wir wirklich in ihm, ob zwar nur dunkel, denken. Und da zeigt sich, dass das Prädikat jenen Begriff zwar notwendig, aber nicht als im Begriffe selbst gedacht, sondern vermittelst einer Anschauung, die zu dem Begriffe hinzukommen muss, anhänge. Und zweitens, Naturwissenschaft, Physica, enthält synthetische Urteile a priori als Prinzipien in sich. Ich will nur ein paar Sätze zum Beispiele anführen. Als den Satz, dass in allen Veränderungen der körperlichen Welt die Quantität der Materie unverändert bleibe. Oder dass in aller Mitteilung der Bewegung Wirkung und Gegenwirkung jederzeit einander gleich sein müssen. An beiden ist nicht allein die Notwendigkeit, mithin ihr Ursprung a priori, sondern auch, dass sie synthetische Sätze sind, klar. Denn in dem Begriffe der Materie denke ich mir nicht die Beharrlichkeit, sondern bloß ihre Gegenwart im Raume durch die Erfüllung desselben. Also gehe ich wirklich über den Begriff von der Materie hinaus, um etwas a priori zu ihm hinzuzudenken, was ich in ihm nicht dachte. Der Satz ist also nicht analytisch, sondern synthetisch und dennoch a priori gedacht und so in den übrigen Sätzen des reinen Teils der Naturwissenschaft. Drittens. In der Metaphysik, wenn man sie auch nur für eine bisher bloß versuchte, dennoch aber durch die Natur der menschlichen Vernunft unentbehrliche Wissenschaft ansieht, sollen synthetische Erkenntnisse a priori enthalten sein. Und es ist hier gar nicht darum zu tun, Begriffe, die wir uns a priori von Dingen machen, bloß zu zergliedern und dadurch analytisch zu erläutern. Sondern wir wollen unsere Erkenntnis a priori erweitern, wozu wir uns solcher Grundsätze bedienen müssen, die über den gegebenen Begriff etwas hinzutun, was in ihm nicht enthalten war, und durch synthetische Urteile a priori wohl gar so weit hinausgehen, dass uns die Erfahrung selbst nicht so weit folgen kann. Zum Beispiel in dem Satze, die Welt muss einen ersten Anfang haben und andere mehr. Und so besteht Metaphysik wenigstens ihrem Zwecke nach aus lauter synthetischen Sätzen a priori. Kommentar. Kommentar zu 5. In allen theoretischen Wissenschaften der Vernunft sind synthetische Urteile a priori als Prinzipien enthalten. Kant zeigt uns nun zunächst, dass wir in der Tat solche synthetische Urteile a priori haben und für gültig halten, sowohl in der reinen Mathematik wie auch in der Naturwissenschaft. Die bisherige Metaphysik erhebt wenigstens den Anspruch, ebenfalls solche Urteile aufzustellen. Sechs. Allgemeine Aufgabe der reinen Vernunft. Man gewinnt dadurch schon sehr viel, wenn man eine Menge von Untersuchungen unter die Formel einer einzigen Aufgabe bringen kann. Denn dadurch erleichtert man sich nicht allein selbst sein eigenes Geschäft, indem man es sich genau bestimmt, sondern auch jedem anderen, der es prüfen will, das Urteil, ob wir unserem Vorhaben ein Genüge getan haben oder nicht. Die eigentliche Aufgabe der reinen Vernunft ist nun in der Frage enthalten, wie sind synthetische Urteile a priori möglich? Dass die Metaphysik bisher in einem so schwankenden Zustande der Ungewissheit und Widersprüche geblieben ist, ist lediglich der Ursache zuzuschreiben, dass man sich diese Aufgabe und vielleicht sogar den Unterschied der analytischen und synthetischen Urteile nicht früher in Gedanken kommen ließ. Auf der Auflösung dieser Aufgabe oder einem genugtuenden Beweise, dass die Möglichkeit, die sie erklärt zu wissen verlangt, in der Tat gar nicht stattfinde, beruht nun das Stehen und Fallen der Metaphysik. David Hume, der dieser Aufgabe unter allen Philosophen noch am nächsten trat, sie aber sich bei weitem nicht bestimmt genug und in ihrer Allgemeinheit dachte, sondern bloß bei dem synthetischen Satze der Verknüpfung der Wirkung mit ihren Ursachen, also dem Principium Causalitatis, stehen blieb, glaubte herauszubringen, dass ein solcher Satz a priori gänzlich unmöglich sei. Und nach seinen Schlüssen würde alles, was wir Metaphysik nennen, auf einem bloßen Wahn von vermeinter Vernunftseinsicht dessen hinauslaufen, was in der Tat bloß aus der Erfahrung erborgt und durch Gewohnheit den Schein der Notwendigkeit überkommen hat. auf welche alle reine Philosophie zerstörende Behauptung er niemals gefallen wäre, wenn er unsere Aufgabe in ihrer Allgemeinheit vor Augen gehabt hätte. Da er dann eingesehen haben würde, dass nach seinem Argumente es auch keine reine Mathematik geben könnte, weil diese gewiss synthetische Sätze a priori enthält, vor welcher Behauptung ihn alsdann sein guter Verstand wohl würde bewahrt haben. In der Auflösung obiger Aufgabe ist zugleich die Möglichkeit des reinen Vernunftgebrauchs in Gründung und Ausführung aller Wissenschaften, die eine theoretische Erkenntnis a priori von Gegenständen enthalten, mit begriffen. Das heißt, die Beantwortung der Fragen: Wie ist reine Mathematik möglich? Und wie ist reine Naturwissenschaft möglich? Von diesen Wissenschaften, da sie wirklich gegeben sind, lässt sich nun wohl geziemend fragen, wie sie denn möglich sind. Denn dass sie möglich sein müssen, wird durch ihre Wirklichkeit bewiesen. Fußnote: Von der reinen Naturwissenschaft könnte mancher dieses Letztere noch bezweifeln. Allein, man darf nur die verschiedenen Sätze, die am Anfange der eigentlichen empirischen Physik vorkommen, nachsehen, als denen von der Beharrlichkeit, derselben Quantität, Materie, von der Trägheit, der Gleichheit, der Wirkung und Gegenwirkung und so weiter. Und so wird man bald überzeugt werden, dass sie eine Physicam puram oder Rationalem ausmachen, die es wohl verdient, als eigene Wissenschaft in ihrem engen oder weiten, aber doch ganzen Umfange abgesondert aufgestellt zu werden. Fußnote Ende. Von diesen beiden Wissenschaften also, der reinen Mathematik und der reinen Naturwissenschaft, da sie wirklich gegeben sind, lässt sich also wohl geziemend fragen, wie sie denn möglich sind. Denn dass sie möglich sein müssen, wird ja durch ihre Wirklichkeit bewiesen. Was aber Metaphysik betrifft, so muss ihr bisheriger schlechter Fortgang, und weil man von keiner einzigen bisher vorgetragenen, was ihren wesentlichen Zweck angeht, sagen kann, sie sei wirklich vorhanden, einen jeden mit Grunde an ihrer Möglichkeit zweifeln lassen. Nun ist aber diese Art von Erkenntnis in gewissem Sinne doch auch als gegeben anzusehen. Und Metaphysik ist, wenngleich nicht als Wissenschaft, doch als Naturanlage, als Metaphysica Naturalis wirklich. Denn die menschliche Vernunft geht unaufhaltsam, ohne dass bloße Eitelkeit des Vielwissens sie dazu bewegt, durch eigenes Bedürfnis getrieben, bis zu solchen Fragen fort, die durch keinen Erfahrungsgebrauch der Vernunft und daher entlehnte Prinzipien beantwortet werden können. Und so ist wirklich in allen Menschen, sobald Vernunft sich in ihnen bis zur Spekulation erweitert, irgendeine Metaphysik zu aller Zeit gewesen und wird auch immer darin bleiben. Und nun ist auch von dieser die Frage: Wie ist Metaphysik als Naturanlage möglich? Das heißt, wie entspringen die Fragen, welche reine Vernunft sich aufwirft und die sie, so gut sie eben kann, zu beantworten durch ihr eigenes Bedürfnis getrieben wird, aus der Natur der allgemeinen Menschenvernunft? Da sich aber bei allen bisherigen Versuchen, diese natürlichen Fragen, zum Beispiel ob die Welt einen Anfang habe oder von Ewigkeit her sei und so weiter, zu beantworten, jederzeit unvermeidliche Widersprüche gefunden haben, so kann man es nicht bei der bloßen Naturanlage zur Metaphysik, das heißt dem reinen Vernunftsvermögen selbst, woraus zwar immer irgendeine Metaphysik, es sei welche es wolle, erwächst, bewenden lassen, sondern es muss möglich sein, mit ihr es zur Gewissheit zu bringen. Entweder im Wissen oder Nichtwissen der Gegenstände. Das heißt, entweder der Entscheidung über die Gegenstände ihrer Fragen oder über das Vermögen und Unvermögen der Vernunft in Ansehung ihrer etwas zu urteilen. Also entweder unsere reine Vernunft mit Zuverlässigkeit zu erweitern oder ihr bestimmte und sichere Schranken zu setzen. Diese letzte Frage, die aus der obigen allgemeinen Aufgabe fließt, würde mit Recht diese sein: Wie ist Metaphysik als Wissenschaft möglich? Die Kritik der Vernunft führt also zuletzt notwendig zur Wissenschaft. Der dogmatische Gebrauch derselben ohne Kritik dagegen auf grundlose Behauptungen, denen man ebenso scheinbare entgegensetzen kann, mithin zum Skeptizismus. Auch kann diese Wissenschaft nicht von großer, abschreckender Weitläufigkeit sein, weil sie es nicht mit Objekten der Vernunft, deren Mannigfaltigkeit ja unendlich ist, sondern es bloß mit sich selbst, mit Aufgaben, die ganz aus ihrem Schoße entspringen und ihr nicht durch die Natur der Dinge, die von ihr unterschieden sind, sondern durch ihre eigene vorgelegt sind, zu tun hat. Da es denn, wenn sie zuvor ihr eigenen Vermögen in Ansehung der Gegenstände, die in der Erfahrung vorkommen mögen, vollständig hat kennenlernen, leicht werden muss, den Umfang und die Grenzen ihres über alle Erfahrungsgrenzen versuchten Gebrauchs vollständig und sicher zu bestimmen. Man kann also und muss alle bisher gemachte Versuche, eine Metaphysik dogmatisch zustande zu bringen, als ungeschehen ansehen. Denn was in der einen oder der anderen analytisches, nämlich bloße Zergliederung der Begriffe ist, die unserer Vernunft a priori beiwohnen, ist noch gar nicht der Zweck, sondern nur eine Veranstaltung zu der eigentlichen Metaphysik, nämlich seine Erkenntnis a priori synthetisch zu erweitern. Und ist zu diesem also untauglich, weil sie bloß zeigt, was in diesen Begriffen enthalten ist, nicht aber, wie wir a priori zu solchen Begriffen gelangen, um danach auch ihren gültigen Gebrauch in Ansehung der Gegenstände aller Erkenntnis überhaupt bestimmen zu können. Es gehört auch nur wenig Selbstverleugnung dazu, alle diese Ansprüche aufzugeben, da sie nicht abzuleugnende und im dogmatischen Verfahren auch unvermeidliche Widersprüche der Vernunft mit sich selbst jede bisherige Metaphysik schon längst um ihr Ansehen gebracht haben. Mehr Standhaftigkeit wird dazu nötig sein, sich durch die Schwierigkeit innerlich und den Widerstand äußerlich nicht abhalten zu lassen, eine der menschlichen Vernunft unentbehrliche Wissenschaft, von der man wohl jeden hervorgeschossenen Stamm abhauen, die Wurzel aber nicht ausrotten kann, durch eine andere, der bisherigen ganz entgegengesetzte Behandlung endlich einmal zu einem gedeihlichen und fruchtbaren Wuchse zu befördern. Kommentar. Kommentar zu 6. Allgemeine Aufgabe der reinen Vernunft. Schon Hume ist dem großen Problem, wie sind synthetische Urteile a priori möglich, nahegekommen. Aber er hat es noch nicht in seinem ganzen Umfang gesehen, sondern er empfand es nur in Beziehung auf den Kausalsatz. Unhaltbar ist auch seine Meinung, solche Urteile seien überhaupt nicht möglich. Tatsächlich beruhe zum Beispiel der Kausalsatz auf Erfahrung, und nur unsere Gewöhnung an ihn lasse ihn als notwendig erscheinen. Aber dann könnte es auch keine reine Mathematik geben. Kant selbst ist überzeugt, es gehört das zu den unbewiesenen Voraussetzungen seiner kritischen Untersuchung, dass nicht nur die Urteile der reinen Mathematik gültig seien, sondern auch die Grundsätze der Naturwissenschaft, wie der Satz der Kausalität, auch der Erhaltung der Materie, der Gleichheit von Wirkung und Gegenwirkung. Ebenso sieht er in diesen allen, wie schon bemerkt, synthetische Urteile a priori. In Bezug auf sie fragt er nicht, ob sie möglich, das heißt gültig sind, sondern nur, wie diese Gültigkeit begriffen werden kann. Anders steht es mit der Metaphysik, die es bisher ja lange nicht zu solch einer allgemeinen Anerkennung gebracht hat wie die Mathematik und die Naturwissenschaft. Hier setzt Kant nicht die Gültigkeit, sondern nur die Tatsache einer Metaphysik voraus. Er bemüht sich im Hinblick auf sie zunächst festzustellen, inwiefern die metaphysischen Probleme aus der Vernunft entspringen. Das ist der Sinn der Frage, wie ist Metaphysik als Naturanlage möglich? Ferner untersucht er, ob und in welchem Sinne jene metaphysischen Probleme auch gelöst werden können. In der Frage, wie ist Metaphysik als Wissenschaft möglich? Man darf annehmen, dass dieser Frage sein eigentliches Interesse gilt. Aber um sie zu beantworten, unternimmt er zunächst eine genaue Untersuchung der Mathematik und der reinen Naturwissenschaft, um die darin enthaltene a priorische Erkenntnis begreiflich zu machen. Sieben. Idee und Einteilung einer besonderen Wissenschaft unter dem Namen einer Kritik der reinen Vernunft. Aus diesem allem ergibt sich nun die Idee einer besonderen Wissenschaft, die Kritik der reinen Vernunft heißen kann. Denn Vernunft ist das Vermögen, welches die Prinzipien der Erkenntnis a priori an die Hand gibt. Daher ist reine Vernunft diejenige, welche die Prinzipien, etwas schlechthin a priori zu erkennen, enthält. Ein Organon der reinen Vernunft würde ein Inbegriff derjenigen Prinzipien sein, nach denen alle reine Erkenntnis a priori können erworben und wirklich zustande gebracht werden. Die ausführliche Anwendung eines solchen Organon würde ein System der reinen Vernunft verschaffen. Da dieses aber sehr viel verlangt ist und es noch dahinsteht, ob auch hier überhaupt eine Erweiterung unserer Erkenntnis und in welchen Fällen sie möglich sei, so können wir eine Wissenschaft der bloßen Beurteilung der reinen Vernunft, ihrer Quellen und Grenzen, als die Propädeutik zum System der reinen Vernunft ansehen. Eine solche würde nicht eine Doktrin, sondern nur Kritik der reinen Vernunft heißen müssen. Und die Nutzen würde in Ansehung der Spekulation wirklich nur negativ sein, nicht zur Erweiterung, sondern nur zur Läuterung unserer Vernunft dienen und sie von Irrtümern frei halten, welche schon sehr viel gewonnen ist. Ich nenne alle Erkenntnis transzendental, die sich nicht sowohl mit Gegenständen, sondern mit unserer Erkenntnisart von Gegenständen, sofern diese a priori möglich sein soll, überhaupt beschäftigt. Ein System solcher Begriffe würde Transzendentalphilosophie heißen. Diese ist aber wiederum für den Anfang noch zu viel. Denn weil eine solche Wissenschaft sowohl die analytische Erkenntnis als auch die synthetische a priori vollständig enthalten müsste, so ist sie, soweit es unsere Absicht betrifft, von zu weitem Umfange, indem wir die Analysis nur so weit treiben dürfen, als sie unentbehrlich notwendig ist, um die Prinzipien der Synthesis a priori, als warum es uns nur zu tun ist, in ihrem ganzen Umfange einzusehen. Diese Untersuchung, die wir eigentlich nicht Doktrin, sondern nur transzendentale Kritik nennen können, weil sie nicht die Erweiterung der Erkenntnis selbst, sondern nur die Berechtigung derselben zur Absicht hat und den Probierstein des Werts oder Unwerts aller Erkenntnisse a priori abgeben soll, ist das, womit wir uns jetzt beschäftigen. Eine solche Kritik ist demnach eine Vorbereitung womöglich zu einem Organon. Und wenn dieses nicht gelingen sollte, wenigstens zu einem Kanon derselben, nach welchem allenfalls dereinst das vollständige System der Philosophie der reinen Vernunft, es mag nun in Erweiterung oder bloßer Begrenzung ihrer Erkenntnis bestehen, sowohl analytisch als auch synthetisch dargestellt werden könnte. Denn dass dieses möglich sei, ja, dass ein solches System von nicht gar großem Umfange sein könne, um zu hoffen, es ganz zu vollenden, lässt sich schon zum Voraus daraus ermessen, dass hier nicht die Natur der Dinge, welche unerschöpflich ist, sondern der Verstand, der über die Natur der Dinge urteilt und dieser wiederum nur in Ansehung seiner Erkenntnis a priori den Gegenstand ausmacht, dessen Vorrat, weil wir ihn doch nicht auswärtig suchen dürfen, uns nicht verborgen bleiben kann und allem Vermuten nach klein genug ist, um vollständig aufgenommen, nach seinem Werte oder Unwerte beurteilt und unter richtige Schätzung gebracht zu werden. Noch weniger darf man hier eine Kritik der Bücher und Systeme der reinen Vernunft erwarten, sondern die des reinen Vernunftsvermögens selbst. Nur allein, wenn diese zum Grunde liegt, hat man einen sicheren Probierstein, den philosophischen Gehalt alter und neuer Werke in diesem Fache zu schätzen. Widrigenfalls beurteilt der unbefugte Geschichtsschreiber und Richter grundlose Behauptungen anderer durch seine eigene, die ebenso grundlos sind. Die Transzendentalphilosophie ist die Idee einer Wissenschaft, wozu die Kritik der reinen Vernunft den ganzen Plan architektonisch, das heißt aus Prinzipien, entwerfen soll, mit völliger Gewährleistung der Vollständigkeit und Sicherheit aller Stücke, die dieses Gebäude ausmachen. Sie ist das System aller Prinzipien der reinen Vernunft. Dass diese Kritik nicht schon selbst Transzendentalphilosophie heißt, beruht lediglich darauf, dass sie, um ein vollständiges System zu sein, auch eine ausführliche Analyse der ganzen menschlichen Erkenntnis a priori enthalten müsste. Nun muss zwar unsere Kritik allerdings auch eine vollständige Herzählung aller Stammbegriffe, welche die gedachte reine Erkenntnis ausmachen, vor Augen legen. Allein der ausführlichen Analyse dieser Begriffe selbst, wie auch der vollständigen Rezension der daraus abgeleiteten, enthält sie sich billig. Teils, weil diese Zergliederung nicht zweckmäßig wäre, indem sie die Bedenklichkeit nicht hat, welche bei der Synthesis angetroffen wird, um deren Willen eigentlich die ganze Kritik da ist, teils, weil es der Einheit des Plans zuwider wäre, sich mit der Verantwortung der Vollständigkeit einer solchen Analysis und Ableitung zu befassen, deren man in Ansehung seiner Absicht doch überhoben sein konnte. Diese Vollständigkeit der Zergliederung sowohl als der Ableitung aus den künftig zu liefernden Begriffen a priori ist indessen leicht zu ergänzen, wenn sie nur allererst als ausführliche Prinzipien der Synthesis da sind und in Ansehung dieser wesentlichen Absicht nichts ermangelt. Zur Kritik der reinen Vernunft gehört demnach alles, was die Transzendentalphilosophie ausmacht. Und sie ist die vollständige Idee der Transzendentalphilosophie, aber diese Wissenschaft noch nicht selbst, weil sie in der Analysis nur so weit geht, als es zur vollständigen Beurteilung der synthetischen Erkenntnis a priori erforderlich ist. Das vornehmste Augenmerk bei der Einteilung einer solchen Wissenschaft ist, dass gar keine Begriffe hineinkommen müssen, die irgendetwas Empirisches in sich enthalten, oder dass die Erkenntnis a priori völlig rein sei. Daher, ob zwar die obersten Grundsätze der Moralität und die Grundbegriffe derselben Erkenntnisse a priori sind, so gehören sie doch nicht in die Transzendentalphilosophie, weil sie die Begriffe der Lust und Unlust, der Begierden und Neigungen etc., die insgesamt empirischen Ursprungs sind, zwar selbst nicht zum Grunde ihrer Vorschriften legen, aber doch im Begriffe der Pflicht als Hindernis, das überwunden oder als Anreiz, der nicht zur Bewegungsgrunde gemacht werden soll, notwendig in die Abfassung des Systems der reinen Sittlichkeit mit hineinziehen müssen. Daher ist die Transzendentalphilosophie eine Weltweisheit der reinen, bloß spekulativen Vernunft. Denn alles Praktische, sofern es Triebfedern enthält, bezieht sich auf Gefühle, welche zu empirischen Erkenntnisquellen gehören. Wenn man nun die Einteilung dieser Wissenschaft aus dem allgemeinen Gesichtspunkte eines Systems überhaupt anstellen will, so muss die, welche wir jetzt vortragen, erstlich eine Elementarlehre und zweitens eine Methodenlehre der reinen Vernunft enthalten. Jeder dieser Hauptteile würde seine Unterabteilung haben, deren Gründe sich gleichwohl hier noch nicht vortragen lassen. Nur so viel scheint zur Einleitung oder Vorerinnerung nötig zu sein, dass es zwei Stämme der menschlichen Erkenntnis gebe, die vielleicht aus einer gemeinschaftlichen, aber uns unbekannten Wurzel entspringen, nämlich Sinnlichkeit und Verstand, durch deren ersteren uns Gegenstände gegeben, durch den zweiten aber gedacht werden. Sofern nun die Sinnlichkeit Vorstellungen a priori enthalten sollte, welche die Bedingung ausmachen, unter der uns Gegenstände gegeben werden, so würde sie zur Transzendentalphilosophie gehören. Die transzendentale Sinnenlehre würde zum ersten Teil der Elementarwissenschaft gehören müssen, weil die Bedingungen, worunter allein die Gegenstände der menschlichen Erkenntnis gegeben werden, denjenigen vorgehen, unter welchen selbige gedacht werden. Kommentar. Kommentar zu 8. Idee und Einteilung der Kritik der reinen Vernunft. Auch hier bezeichnet Kant seine Kritik als eine Vorarbeit und Einführung, als Propädeutik zum System der reinen Vernunft, das heißt einer wirklichen Metaphysik. Die Betrachtungsweise, sprich die Methode der Kritik, nennt er transzendental. Die Definition, die er davon gibt, ist wichtig. Während die gewöhnliche Erkenntnis auf ihre jeweiligen Gegenstände, wie mathematische Gebilde oder die Natur gerichtet ist, beschäftigt sich die transzendentale Erkenntnis mit der Erkenntnis selbst. Sie ist insofern erkenntnistheoretisch. Aber sie behandelt nicht alle Erkenntnis, nämlich nicht die a posteriorische, sondern nur die a priorische. Transzendental heißt also die erkenntnistheoretische Untersuchung des a priori. Auch hier betont Kant wieder, dass er noch nicht ein ganzes System der Transzendentalphilosophie geben wolle, sondern nur eine Vorbereitung zu einem Organon oder wenigstens zu einem Kanon eines Systems der Philosophie der reinen Vernunft. Organon, wörtlich Werkzeug, nämlich Werkzeug der Erkenntnis, ist der Titel der logischen Schriften des Aristoteles. Kant definiert ein Organon der reinen Vernunft, und zwar als Inbegriff derjenigen Prinzipien oder Grundsätze, nach denen alle reine Erkenntnisse a priori können erworben und wirklich zustande gebracht werden. Kanon aber bedeutet Richtschnur. Kant will also in seiner Kritik wenigstens Richtlinien für ein System der Transzendentalphilosophie geben. Er teilt sein Werk ein in zwei Hauptteile. Erstens in die Elementarlehre und zweitens in die Methodenlehre. Die Elementarlehre hat die a priorischen Erkenntniselemente aufzusuchen und in ihrer Geltung begreiflich zu machen. Die Methodenlehre, die formalen Bedingungen eines vollständigen Systems der reinen Vernunft darzustellen. Sie hat also zu zeigen, wie jene Elemente zu einem geschlossenen System zu vereinigen sind. Endlich ist wichtig die Unterscheidung von Sinnlichkeit und Verstand als der zwei Stämme der menschlichen Erkenntnis. Durch die erste, sprich durch die Sinnlichkeit, werden uns Gegenstände oder richtiger gesagt Empfindungen, Anschauungen, Erscheinungen gegeben. Durch den Verstand werden sie gedacht, das heißt als Gegenstände aufgefasst, gedeutet, bestimmt.